1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht gibt es ein festes Thema bei uns und das Thema heißt, ich schäme mich für meinen Partner und ich möchte gerne mit Leuten reden, die genau dieses sagen. Ich schäme mich für meinen Partner, weil mein Partner zum Beispiel abartige Gewohnheiten hat, weil mein Partner unsauber ist, weil er lügt und betrügt, weil er gewalttätig ist oder war oder vielleicht auch, weil der Partner oder die Partnerin ein Verbrechen begangen hat. Also wer sich von euch für seinen Partner schämt und gerne darüber sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, es geht los mit Bärbel und Bärbel ist 68. Guten Morgen, Bärbel. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ich hatte gestern schon versucht, dich zu erreichen. Ja, aber heute haben wir ja das feste Thema. Und du schämst dich für deinen Partner. Ja, das ist richtig. Und warum? Und zwar habe ich einen Partner, der alkoholabhängig ist. Wie lange schon? Ach, schon so lange, wie ich ihn kenne. Wir waren gestern waren wir 16 Jahre verheiratet. Und seit 16 Jahren und ist er alkoholabhängig? Das ist mein zweiter Mann, ja. Ich habe aber nicht gewusst, wo ich den geheiratet habe, dass das so extrem ist. Hm. Und Schämst du dich dafür, dass er dieser Sucht verfallen ist oder gibt es noch andere Dinge konkret, für die du dich schämst zusätzlich? Es gibt noch andere Dinge und zwar habe ich mit meinem Mann überhaupt kein Eheleben mehr, da er Alkoholiker ist und nur im Keller sitzt und wenn er viel Alkohol getrunken hat, in die Hose macht. Oh, er sitzt immer nur im Keller? Ja, der sitzt tagtäglich nur im Keller. Warum? Da kommen die Nachbarn, Kumpels. Und dann wird Schnaps getrunken und Bier getrunken und das gefällt dem so. Und das machen die immer im Keller? Das ist immer unten bei uns im Keller. Habt ihr da so einen Hobbyraum oder irgendwas? Nein, das ist unser eigener Keller. Ein ganz normaler Kellerraum und da sitzen die dann und trinken. Und warum sitzen die nicht im Wohnzimmer und trinken? Weil der das früher schon so gemacht hat, wo wir noch in Hessen gewohnt hatten. Und da war das schon im Keller, da sind dann die Nachbarn und Kumpels gekommen und da hat er das auch schon gemacht. Und hier hat er sich den Keller so eingerichtet als, würde ich sagen, so als kleines Zimmerchen, wo man... Ach so, da stehen also Stühle und Tisch und genau. Und so weiter. Das ist nicht einfach so ein useliger Keller mit irgendwelchen Rumpel, eine Rumpelkammer, das nicht. Nein, das hat er sich da so eingerichtet und dann sitzt er da so unten und dann... Und da kommen Leute, die mit ihm dann da trinken? Genau. Und dann ist es so, dass er dann sehr oft betrunken hochkommt hier und dann in die Hose macht und sich nicht duschen tut. Wir wohnen jetzt fast das fünfte Jahr hier in Sachsen-Anhalt. Ja. Und er hat sich noch nicht einmal geduscht. Wie bitte? Ja, es ist mir peinlich, aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es nochmal wiederholen. Seit 5 Jahren... Ja, der tut sich nicht duschen. Der hat seit 5 Jahren nicht mehr geduscht. Nein. Der muss doch stinken wie ja, ein... Ja, eben. Das ist ja das. Ich schäme mich schon richtig, wenn wir einkaufen fahren oder irgendwas. Aber ich hoffe, dass er sich zumindest ein bisschen wäscht. Ein bisschen waschen, ja. Das schon. Aber ja. Er hat sich seit 5 Jahren weder geduscht noch gebadet. Richtig. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist richtig. Wenn er mit den anderen Leuten da im Keller sitzt, und macht er da auch schon in die Hose? Natürlich. Aber ich rieche das. Und wenn ich mit ihm einkaufen fahre, dann denke ich immer, die anderen riechen das auch. Macht der alles in die Hose, groß und klein? Nein, wo es immer, das spielt ja keine Rolle, das riecht ja trotzdem. Also Pipi macht der ja nur. Genau. Mhm. Und, ja. Aber das musst du dann hinterher waschen? Naja, sicher muss ich das waschen. Und gehst du mit deinem Mann, du hast es gerade angedeutet? Nein, ich gehe mit meinem Mann nirgends mehr wohin. Auch nicht einkaufen? Nein. Gar nichts mehr? Nichts, ich kaufe für mich alleine ein. Ich bin natürlich, ich habe so viel... Enkel und Urenkel und meine Kinder auch, die sagen immer, Mutti, trenn dich, das hat keinen Zweck, du bist, ich meine, ich bin 68. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann stehe ich wieder alleine. Mhm. Wie viel trinkt der denn am Tag? Na, jede Menge, ob das nun 10 Flaschen Bier sind und Schnaps. Du hast wahrscheinlich gar nicht so einen ganzen Überblick darüber. Ich habe keinen Überblick, ich weiß es nicht. Und das Geld habt ihr dafür, dass er sich das leisten kann? Ja. Er kriegt ja genug Rente. Und ich habe ja nur eine kleine Rente von 400 Euro. Und mir ist das immer so peinlich. Ich hatte gesagt, ich bräuchte unbedingt mal einen Laptop. Kannst du mir den nicht mehr schenken? Ja, ja. Ist doch heute, wir sind verheiratet. Macht aber nicht, ihr habt getrennte Kassen. Wir haben getrennte Kassen. Ich weiß nicht, jetzt weiß ich, weil ich das Sparkassenbuch mal gefunden habe, weiß ich, was er drauf hat. Wir hatten gestern Hochzeitstag, da ist mal nichts gekommen. Da hat man nicht gesagt, hier hast du mal, oder wir gehen mal essen oder irgendwas. Sag mal, jetzt gerade im Moment, liegt der besoffen im Bett? Der war erst auf der Couch im Wohnzimmer und dann ist er in sein Bett gegangen. Ja. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn der in die Hose pinkelt so oft, dann liegt der mit dieser nassen Hose auf eurer Couch? Na sicher. Das ist ja ekelhaft. Na klar, das ist ekelhaft. Du meinst, wie ich mich da verschäme. Kriegt ihr denn noch so, also... Besuch überhaupt nicht. Nur die Trinkfreunde, in Anführungszeichen, da unten. Aber, genau. wenn deine Kinder, deine Enkel, wenn die Verwandtschaft kommt, die kommen doch zu euch ins Wohnzimmer. Die kommen nicht mehr. Wegen ihm. Genau. Das ist alles, die kommen alle nicht mehr. Meine Kinder kommen nicht mehr und es kommt keiner mehr. Wie verhält er sich denn dir gegenüber sonst so? Ganz schlecht. Ich werde beschimpft von ihm. Er beschimpft mich so, ich sollte mich doch mal angucken, wie ich aussehe. Und wenn du ihn kritisierst, dann sagt er, guck dich selbst an. So, in dem Motto. Nein, wenn ich ihn kritisiere, das nimmt er überhaupt nicht für voll. Ach so. Ja. Beschlägt er dich? Nein, das hat er noch nicht gemacht. Mhm. Aber diese Ausdrücke, diese Beleidigungen und alles sowas. Und das ist für mich sowas von peinlich. Jetzt frage ich mich natürlich wirklich, Bärbel, genau das, was deine Kinder und deine Enkel auch sagen, warum und nochmal, warum gehst du denn nicht? Ist ja richtig, aber ich habe ja nur eine Rente von 400 Euro und ich möchte mich auch mal was leisten. Ja, aber du kannst dir doch durch den sowieso nichts leisten. Das ist richtig, aber von dem, was ich denn immer noch habe, den kann ich mich mal ein bisschen was kaufen. Jetzt kommt Weihnachten, steht vor der Tür. Ich habe gesagt, können wir das nicht mal machen, dass ich auch mal für die Enkel einkaufen gehen kann. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 4 Kinder und... Wie stehen die finanziell da? Na, die wissen das. Die finanziell sind die auch, die sind alle arbeitslos zum größten Teil. Ja? Trotz allem, Bärbel, wenn du nur 400 Euro Rente kriegst, hast du ja noch einen Anspruch auf Zusatzleistungen. Niemals darf das Geld der Grund sein... Und du hast ja sowieso nichts von dem Geld von dem Kerl. Nein, habe ich auch nicht. So, da darf das Geld auch nicht der Grund sein, dass du dabei bleibst. Das ist richtig. 16 Jahre, geht das jetzt seit 16 Jahren so schlimm? Ich war ja jetzt beim Anwalt. Ich weiß es nicht. Und habe mir diese, einen Anwalt besorgt, wo ich das nicht bezahlen brauche. Jetzt warte ich aber drauf, jetzt wird das bearbeitet und das dauert eine Weile. Achso, du warst immerhin beim Anwalt schon mit... Ich war schon. Um dich zu erkundigen, genau. wie du dich trennen könntest. Genau. Na gut, das ist ja schon mal ein Anfang. Da bin ich ja schon mal beruhigt. Ja, bloß es ist für mich... Ich bin hier im Kinderzimmer. Ich habe mir das Kinderzimmer genommen, habe mich das hier ein bisschen eingerichtet und er hat dann eben das Schlafzimmer und so weiter und so fort. Ja, ich habe gesagt, ich bräuchte mal jemanden, der mal sagt zu mir, oder der einmal umarmt, oder der einmal sagt irgendwie. Alles, glaube ich dir alles. Ja? Aber den kriegst du auf keinen Fall, solange du bei dem Mann bist. Mhm. Weiß dieser Mann, dein Mann, ist ihm klar, dass er Alkoholiker ist? Das ist ihm nicht klar. Er denkt zumindest, das ist normal. Das ist normal. Und dieser Mann, ich frage es nochmal, der ist überhaupt nicht nett oder liebevoll zu dir. Nein, überhaupt nicht. Ich will gar nicht dann weiterfragen, oder Sexualität und so gibt es auch nicht. Gar nichts. Gar nicht. Ich vermute mal, dass du da gar keine Lust drauf hast. Nein, habe ich auch nicht. Natürlich kann ich völlig verstehen, Bärbel, dass du dich schämst für den. Mir ist dieses Bus immer so, wenn er Alkohol getrunken hat, dann möchte er was von mir. Und da bin ich natürlich ein großer Gegner, weil ich das nicht mag. Ja, das ist auch richtig so. Ich kann auch diese Fahne, was so auf mich, auch wenn er mich irgendwann mal einen Kuss geben wollte, wenn das alles so nach Alkohol riecht. Schau, ich kann es nicht. Das ist völlig klar und das ist völlig auch meine Auffassung. Dann werde ich natürlich beschimpft, von hinten bis vorne. Ne? Mhm. Ich hätte jemand anderen und so weiter und so fort. Guck mal, was du für diesen Mann aufgibst, sogar, dass deine Kinder dich nicht mehr besuchen kommen, nimmst du hin. Ist richtig. Also wir beide sind uns komplett einig, dass du weg musst. Ja, ich warte ja jetzt. Ich hoffe, dass das da irgendwie mit dem klappt. Denn ich habe gesagt, ich habe ein Weihnachten dieses Jahr wieder, was mich so Und vor allen Dingen, ich wollte jetzt meinen Weihnachtsbaum hier hochholen. Bloß mal ganz kurz. Da hatte meine ganzen Weihnachtskugeln weggeworfen. Die hatte alle Müll geschmissen. Weißt du, wenn du jetzt nicht bald die Reißleine ziehst. Das wird immer schlimmer. Das halt, ist richtig. Halt. Dann sage ich zu dir, du bist auch selbst schuld. Das ist richtig. Das heißt, du musst was unternehmen. Dein Ziel muss sein, dass du jetzt so schnell wie möglich, sobald sich das alles so einfädelt mit dem Anwalt, dass du raus bist aus der Ehe, aus der Beziehung. Das ist richtig. So, und jetzt sprichst du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen, so ein bisschen, um noch ein bisschen seelische Unterstützung zu bekommen. Vielleicht auch noch ein paar Tipps, um dich auch stabil zu machen für die Aktion. Du musst raus, ich verstehe, dass du dich schämst und nächstes Jahr soll es dir besser gehen. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Liebe Bärbel, alles Gute und wir melden uns gleich wieder. Und ich bedanke mich. Sehr gerne. Danke, tschüss, Bärbel. Ciao. Macht eine gute Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, solltet ihr gerade erst eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich für meinen Partner. Wer von euch schämt sich für den Partner oder für die Partnerin? Weil der Partner gewalttätig ist, weil er vielleicht ein Verbrechen begangen hat, weil er unsauber ist, weil er sich absonderlich benimmt. Es gibt vielerlei Gründe, weswegen man sich für den Partner schämen kann oder vielleicht auch umgekehrt. Es kann ja auch sein, dass der Partner sich für euch schämt und ihr das aus der Warte erzählen wollt. Wenn ihr das möchtet, sehr gerne. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Der nächste Anrufer ist Stefan. Stefan ist 38. Hallo Stefan. Ja, hallo Stefan. Domian. Ja, ich schäme mich für meinen Partner. Genau, bei mir ist es umgekehrt, meine Partnerin schämt sich für mich. Ah, es ist umgekehrt. Ja. Warum? Es geht nämlich darum, ich habe eine sexuelle Neigung, die meine Partnerin überhaupt nicht akzeptiert. Was für eine sexuelle Neigung ist das? Ich stehe auf Natursekt. Das erklärst du mal kurz? Also Natursekt, ganz grob gesagt, sind Pinkelspiele oder alles, was mit Urin zu tun hat. Ja. Also, du magst es gerne, wenn du möchtest gerne, dass deine Frau dich anpieselt. Richtig. Und möchtest du auch gerne, hast du auch Spaß daran, dass du deine Frau anpieselst? Würde ich auch ganz gerne, ja. Also in allen Varianten? In allen Varianten, bis auf, dass ich nicht trinken würde. Und du würdest das nicht trinken, das Zeug? Nee, also trinken will ich nicht. Mhm. Und sie kam mir während der Beziehung mal auf die Schliche, dass sie meine ganzen Videos gefunden hat. Ja. Und seitdem schämt sie sich dafür und sagt so, wie pervers, wie dreckig das alles ist. Und wie lange seid ihr zusammen? Jetzt so 10 Jahre. Wie viel? 10 Jahre. 10 Jahre. Und seit wann weiß sie das? Seit 5 Jahren. Ja, und du hattest ihr das vorher nicht Nein. auch nicht ansatzweise mal Weil so ein bisschen das, gebracht? Ja, leider in der Gesellschaft ein Tabuthema ist. Ja, ist es. Obwohl man das ja immer wieder mal hört, aber... Ja, und ich war immer dran, das mal auszuleben. Und seit halbem Jahr habe ich jetzt jemanden kennengelernt, die das halt mit mir ausleben tut. Ach, eine Frau. Und weiß deine Partnerin das? Nein. Nein. Und das macht mich irgendwo total, ja, fertig. Also ich sag mal so, ich habe jetzt... Was macht dich total fertig? Dass du sie hintergehst? Ja. Mhm. Nochmal, bevor wir das vertiefen, nochmal zu der Frage, sie schämt sich für dich oder weil du diese Neigung hast? Richtig, das hat sie mir immer vorgeworfen. Hat sie das irgendjemandem erzählt? Nein, aber das wirft sie mir immer vor und... Die Scham ist bei ihr einfach so da? Richtig, und sie droht mir damit immer, das allen zu sagen. Sie findet das pervers? Ja. Und abscheulich, ekelhaft? Richtig, sie kann sich's nicht vorstellen. Mhm. So, jetzt hast du zum ersten Mal in deinem Leben, obwohl du darauf schon so lange stehst... Innerlich stehst, theoretisch stehst, lebst du es aus? Jetzt seit einem halben Jahr. Wie oft triffst du diese Frau? Einmal im Monat. Ja. Weil sie auch in einer Beziehung steckt. Ja. Und noch einen anderen Liebhaber hat, sozusagen. Und ja, das ist so dieses ganze Problem. Der andere Liebhaber weiß von mir, der sieht mich als Konkurrent. Sie will uns beide nicht verlieren und ihren Mann nicht. Und ich will eigentlich meine Beziehung nicht verlieren und ich will auch nicht den Sex verlieren mit ihr. Sie tanzt auf 3 Hochzeiten, du auf 2 Hochzeiten. Richtig. Und das macht mich einfach. Wie gefällt dir das denn, was du mit dieser Frau machst? Total. Unheimlich. Unheimlich? Unheimlich geil. Es ist, sorry, aber es ist wirklich so, sie gibt mir das, was ich, wonach ich gesucht habe. Ja. Du bist in diese Frau aber nicht verliebt. Nein, weil ich wüsste, dass ich dann unglücklich wäre. Sie kann nicht treu sein. Mhm. Und sie hat ja auch einen Mann, und sie sagt, sie würde den auch nicht verlassen. Ich meine, wir verstehen uns charakterlich total. total toll. Wir sprechen auch über normale Dinge. Ja. Wenn ihr euch trefft, ich gehe mal davon aus, dass es dann immer zu dieser Art von Sexualität kommt. Richtig. Immer. Es gibt kein Treffen, wo man sich mal nur so unterhält. Das gibt's nicht. Nee, dazwischen finden normale Diskussionen statt, aber... Wo trefft ihr euch? In Clubs, auf Autobahnraststätten, in Hotels. Auf Autobahnraststätten? Ja, im Sommer zumindest. Und wo macht ihr das dann? Ja, draußen auf der Wiese. Ach so. Ja. Das kann man da so, ohne dass man Angst hat, dass man gesehen wird? Naja, wenn welche sehen, wenn es Männer sind, die finden, die meisten Männer stehen ja auf sowas. Und das macht dir nichts aus, wenn die zugucken? Mir ist das so egal. Ich bin in einer anderen Welt. Ich brauche das. Hm. Und ich krieg das mit meiner Frau nicht gepackt zu Hause. Ja, gut, das ist mir klar. Wenn man da nicht drauf steht, steht man da nicht drauf. Da kann man niemanden überzeugen von oder helfen keine Argumente. Ja, ich weiß es nicht. Wie ist denn an sich die Ehe? Sonst ganz gut. Perfekt, würde ich sagen. Kinder habt ihr keine? Doch, haben wir. Doch, auch. Habt ihr auch. Wie viel? Eins, eine Tochter und die ist 10 Jahre alt. Mhm. Und das erschwierigt ja die ganze Situation, dass ich da nicht irgendwie rauskommen kann. Mhm. Ja, das ist ein klassisches Dilemma. Richtig. Du wirst deine Sexualität ausleben, kannst es nicht mit der Frau, die du liebst. Du hast eine Familie, willst es aber. Und das ist die Quadratur des Kreises, das alles geht natürlich nicht. Richtig. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Zu Recht hast du ein schlechtes Gewissen, finde ich zu Recht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, was sollst du machen? Was wäre, wenn du es deiner Frau erzählen würdest? Darf ich die Koffer packen? Was wäre, wenn du sagst, ich habe ein so schlechtes Gewissen, passt nicht mit meinen moralischen Vorstellungen zusammen, ich beende das mit der Frau? Dann würde mir nach 38 Jahren wieder meine Sexualität genommen werden, die ich gerade erst kennengelernt habe. So, jetzt haben wir zwei ganz, ganz, ganz klare Antworten, die sich komplett widersprechen. Ja. Wie findet man daraus eine Lösung? Richtig. Du hast dich aber für verschiedene Varianten schon nachgedacht. Wie ist denn deine Richtung? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht ohne die Geliebte und ich kann nicht ohne meine Familie. Ich würde alles zusammen haben wollen. Das wollen viele. Das sagen aber auch immer nur die, die es heimlich machen. Denn in dem Moment, wo sie es öffentlich machen, also dem Partner sagen, bricht das ganze Konstrukt zusammen und es entwickelt sich eine Dynamik in welche Richtung auch immer. Und irgendwann hat man es auch satt. Ich meine, ich muss irgendwie das Leben wieder in die Gänge kriegen. Schläfst du denn mit deiner Frau auch noch normal, sag ich ja, mal? Ja, das mache ich ja mit der Geliebten auch. Wir haben auch normalen Sex. Das mache ich mit beiden. Schläfst du gerne mit deiner Frau noch? Ja. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ganz ehrlich. Denkst du, wenn du mit deiner Frau schläfst, an die Affärenfrau? Nein, gar nicht. Mhm. Also ich bin wirklich voll und ganz bei der Sache. Wenn ich bei der Geliebten bin, bin ich bei der Geliebten. Wenn ich bei meiner Frau bin, bin ich bei meiner Frau. Mit den Gedanken. Fordert die Geliebte irgendetwas? Die weiß ja, dass du verheiratet bist. Ja, so wie sie da auch. Sie fordert gar nichts. Gar nichts. Die gibt sich zufrieden, dass ihr Sex habt und das ist ja, gut. Ja, und sie sagt so immer, sie will mich haben, sie will ihren Geliebten noch anderen haben und sie will halt auch ihren Mann haben und sie meint, sie findet das so toll mit mir, weil ich auch menschlich so toll bin. Wir reden über alles halt und das ist ja auch dieses Tolle dran. Ne? Wir verstehen uns menschlich, wir sind auf einem Level. Mhm. Was sagst du deiner Frau, wenn du bei ihr bist? Ich bin beruflich unterwegs, ich bin sehr viel unterwegs innerhalb Deutschlands. Ich arbeite im Außendienst sozusagen und da kann man das gut irgendwie reinkaschieren. Gut reinkriegen. Aber du bist und bleibst ein Lügner. Ja, richtig. Und damit komme ich irgendwann nicht mehr klar. Das bricht irgendwie. Ja, ich habe schon schlaflose Nächte. Ja. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, ich weiß. Das ist scheiße von mir, aber ich sah keinen Ausweg. Nein, ich will dir mal sagen. Ich will dir sagen, mir ist schon die Macht der Sexualität klar. Wenn man einen starken Drang zu einer bestimmten Sexualität hat, kann das so groß werden, dass man alles darüber vergessen kann, Familie, Treue und so weiter. Aber ich will ja gar nicht diese Sexualität verurteilen, das ist dein Ding und es ist so. Aber man muss, finde ich, immer eine Linie fahren. Wenn du mit deiner Frau sprichst, kommt alles neu ins Rotieren. Vielleicht wird sie sagen, ich dann raus mit dir, ich will dich nicht mehr. Vielleicht ist ihre Reaktion aber auch so schockierend für dich, dass du dich doch vielleicht umentscheidest. Mhm. Vielleicht, das weiß ich nicht, gibt es auch noch so einen ganz kleinen, naja, das glaube ich nicht. Sie wird nicht sagen, geh mal dahin und lass dich von der bepieseln. Das wird sie nicht sagen. Nein. Sie ist ja so weit gegangen, meine Partnerin, dass ich wenigstens bei ihr zugucken darf. Den Schritt. Also deine Frau? Ja, den Schritt hat sie. Ja, aber das ist doch erbärmlich. Sie findet das doch grauselig. Richtig. Das ist so ein kleines Krümelchen, wirft sie dir dahin und richtig, sie findet das letztendlich völlig abartig. Richtig. Da, guckst du denn da auch zu? Ja. Das ist doch, mach es nicht, das ist doch furchtbar. Ja. Das finde ich furchtbar. Also wenn sie, das geht, ist alles nur okay, wenn die Partnerin richtig, das auch will. Richtig, deswegen habe ich ja dann was anderes gesucht, ne, die mit Leib und Seele dabei. Okay, Stefan, ich appelliere an deine Ehrlichkeit. Und deine Ehrlichkeit bedeutet, dass du was Gravierendes jetzt unternehmen musst. Was, wie auch immer, es wird dir nicht gefallen, aber es wird eine klarere Linie in dein Leben bringen. Und es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Es gibt nur die Möglichkeit, die eine Geschichte zu kappen oder deiner Frau zu sagen, pass auf, es ist so ein starker Trieb, ich muss dir was beichten, ich weiß auch nicht weiter, ich liebe dich, aber lass uns gemeinsam beraten, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ich weiß, das ist ein Tanz auf dem Vulkan, ist mir völlig klar. Aber es gibt keinen goldenen Mittelweg. Den gibt es in dem Fall nicht. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Du musst es entscheiden, Stefan. Ja, weiß ich Bescheid. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema. Ich schäme mich für meinen Partner. Oder mein Partner schämt sich für mich. So können wir es auch sehen. Also, wenn ihr euch vor eurem Partner schämt, aus welchen Gründen auch immer, weil er vielleicht auch eine abartige Sexualität hat oder gewalttätig ist, weil er stinkt, weil er sich nicht die Zähne putzt, weil er anderen Menschen gegenüber sich unhöflich verhält und ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch. Oder wenn euer Partner sich für euch schämt, weil ihr irgendetwas tut, was er nicht gut findet, dann meldet euch auch. Telefon 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mike, 34, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Mike. Wie ist es bei dir? Schämst du dich für deinen Partner oder umgekehrt? Nein, ich glaube, mein Partner schämt sich für mich. Warum? Naja, ich habe vieles in der Beziehung falsch gemacht. Du hast vieles falsch gemacht? Ja. Was denn? Ja, ich war nicht immer ehrlich zu ihm. Ich habe ihn oft angeflunkert, nicht immer die Wahrheit gesagt, habe ihn von Dingen ausgeschlossen, habe Dinge alleine unternommen und ihn nicht mit eingebunden und ja. Also belogen ist ja schon. Ja, und angeflunkert ist ja noch nicht so schlimm, aber du hast ihn richtig belogen. Das waren kleine Lügen immer, ob es sich nur um eine Zigarettenschachtel gehandelt hat oder andere Kleinigkeiten. Mhm. Aber es läppert sich so zusammen, wenn es anhält. Ne? Mhm. Und er hat zu dir schon gesagt, ich schäme mich für dich? Nein, aber er hat es mir deutlich zu spüren gegeben. Also, wie macht er das? Wie lässt er sich das? Wie lässt er das spüren? Naja. Er wendet seinen Blick manchmal, er hat seinen Blick abgewendet und schaut an mir vorbei, wenn er sich mit mir unterhält. Hat er es dir denn auch schon mal konkret vorgeworfen, all das, was du gerade angedeutet hast? Was ja, hat er das dir vorgeworfen? Er hat schon mal mit mir eine Diskussion gehabt, hör auf zu lügen, ich will das nicht mehr. Warum lügst du denn dann überhaupt? Heute bereue ich es. Und heute kann ich nur jedem Pärchen sagen, seid ehrlich. Okay, das ist mir schon klar. Ein Appell ist immer gut, aber wir reden ja jetzt über dich. Ja. Warum hast du gelogen? Ich hatte Angst vor, wie soll ich mich ausdrücken? Angst vor Konsequenzen. Klingt mir sehr abstrakt. Vor welchen Konsequenzen? Naja, wenn ich mir etwas genommen habe, dann habe ich Angst gehabt, es ihm zu sagen. So, lass uns an einem Beispiel machen. Wo hast du ihn belogen und vor was hast du Angst gehabt? Sag mal ein Lügebeispiel. Oh Gott, das ist wohl eigentlich eine Lappalie, würden jetzt viele denken, aber ich kann es ja mal sagen. Ich habe mir heimlich von ihm eine Zigarettenschachtel genommen. Ja. So, und habe sie heimlich wieder gekauft. Ja. Kam zurück vom Einkaufen und die Zigarettenschachtel, die ich gekauft hatte, lag oben bei, auf dem eingekauften Zeug. Und das hat er gesehen, weil er auch in der Küche war. Ich habe nicht bemerkt, dass er das gesehen hat. Also, ich würde mal sagen Schnullibulli. Ja, natürlich. Schnullibulli. Aber am nächsten Tag hat er dann mich getestet. Und indem er gefragt hat, hast du dir was genommen? Da habe ich gesagt, nein. Hör mal, das hört sich für mich ganz komisch an. Ja. Das hört sich für mich so an, ich weiß nicht, ich sag mal so einfach... was für ein Gefühl ich habe. Das und dann habe ich nur gehört, wie er gesagt hat, Mann, ich schäme mich für ihn. Weißt du, wie sich das für mich anhört? Als würde sich dein Partner über, das würde der sich überlegen fühlen, dir gegenüber. Ja. Ist das so? Manchmal habe ich den Eindruck und das ist verletzend. Warum fühlt er sich denn überlegen? Ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen Ahnung musst du doch haben, was da los ist. Nun, er hat einen ganz anderen Bildungsstand als ich. Ich bin in der Förderschule gegangen, habe eine Lernbehinderung, arbeite in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Ja. Und was macht er? Er ist ein Taxifahrer und hat natürlich ein ganz anderes Einkommen als ich. Hm. Und da habe ich den Eindruck, dass er sich dafür auch schämt. Ah, weil jetzt verstehe ich. Der schämt sich für dich. Weil ich minderwertig bin vielleicht für ihn. Ja, dass er schämt sich für dich, dass du in der Behindertenwerkstatt bist. Ja, den Eindruck habe ich. Wie lange seid, also wir reden immer von ihm, es ist also eine schwule Beziehung. Ja. Und wie lange seid ihr zusammen? Über 5 Jahre. Und war das von Anfang an so? Nein. Seit wann ist das denn so? Seit ich in der Behindertenwerkstatt arbeite eigentlich. Seit wann arbeitest du denn in der Behindertenwerkstatt? September 2009. Mhm. Aber er wusste ja vorher auch schon, dass du... Und vor allen Dingen, was sehr verletzend für mich war, das war die Äußerung, ich kann sie ungefähr wiedergeben, du hast doch... absichtlich darauf hingearbeitet, Grundsicherung zu bekommen, nur damit du keine Bewerbungen mehr im Jobcenter abgeben musst. Und das war so verletzend. Dabei war ich beim Amtsarzt wegen meiner Epilepsie. Ich hab ja mehrere Krankheiten. Mhm. Was sind das, nur als Stichwort, was sind das für Krankheiten? Woher kommt die leichte Behinderung, die du hast? Also ich habe eine Funktionsstörung der Wirbelsäule, habe eine Lärmbehinderung, Schilddrüsenunterfunktion und Epilepsie. Mhm. Ist das so von Geburt an so? Nein, die Krankheiten kamen. Durch was kamen die? Also die Epilepsie weiß ich nicht, aber ich vermute als Laie, es könnte damit zusammenhängen, dass ich als Säugling mal einen Schädelbruch hatte. Oh, ein Schädelbruch als Säugling, wie ist das denn passiert? Ja, meine Mutter passte nicht auf und war wohl 2 Minuten kurz weg und ich rollte irgendwie vom Wickeltisch runter auf den Teppich. Ach du, ja, das kann natürlich sein, dass das... Und so hab ich eine Lernschwäche gehabt. Also, das bedeutet jetzt, dass dein Partner sich für dich schämt, weil du in einer Behindertenwerkstatt arbeitest und nicht so gebildet bist wie er. Oder so eine Schulausbildung hat. Das Gefühl gibt er mir. Das finde ich sehr schlimm und sehr traurig, Mike. Ich habe in der Beziehung auch natürlich eigene Fehler gehabt. Ich war nicht immer ehrlich und dafür schämt er sich auch. Naja, okay, aber das andere wiegt sehr schwer. Also wenn man einen Partner wegen dieser Sache, wie wir es gerade besprochen haben, sich deshalb schämt, ist das nicht dein Partner, finde ich. Dann ist das ein mieser Typ. Aber das Ding ist ja, ich liebe ihn abgöttisch. Tja. Das ist immer so. Ich tue alles für ihn. Ja, vielleicht tust du zu viel für den. Vielleicht bist du zu nett zu dem. Ich meine, ich kauf ein Brot, Brötchen und mach den Haushalt. Glaube ich schon. Aber vielleicht ist das alles zu viel. Ich finde, zur Liebe gehört auch Respekt. Und Respekt, den anderen so zu nehmen, wie er ist und nicht auf ihn herabzusehen. Und wenn der auf dich herabsieht, finde ich das einen schlechten menschlichen Charakterzug. Einen sehr schlimmen sogar. Und das musst du mit dir ausmachen, ob du dir sowas gefallen lassen möchtest. Das macht dich ja immer wieder klein und letztendlich auch traurig, weil es dich verletzt. Ja, und jetzt ist diese Lappalie, sag ich mal, mit dieser Zigarette. Ja, das verstehe ich auch. Das ist ein Lappalie, aber das benutzt er dann, um dich wieder vorzuführen. Und jetzt soll ich zurück in meine Wohnung gehen und das ändern in meinem Leben und das ändern. Und ja. Pass mal auf, Mike. Ich finde, das darf man sich nicht gefallen lassen. Auch da muss man auch überprüfen, ob das noch Liebe ist, die einem zu dieser Person noch an diese Person hält. Mein Psychologe, der Henning, der wird dich jetzt mal anrufen und in Ruhe nochmal über alles so reden und was du da vielleicht auch so machen könntest. Ich finde, du solltest was machen. Und aber ich hänge an diesem. Ist mir schon klar, das werdet ihr beide jetzt mal besprechen. Okay. Okay? Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann von Henning gleich angerufen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, Mike. Ja, danke. Tschüss. Hier ist um 1.31 Uhr die Ute. Und Ute ist 58. Guten Morgen, Ute. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, Ute. Schämst du dich für deinen Partner? Mein Partner hat sich mal für mich geschämt. Ah, also auch so rum? Ja. Warum? Weil ich 80% der Haut Schuppenflechte hatte. Mhm. Und die habe ich zwar immer noch, aber ich bin seit 5 Monaten in Behandlung. Das hat man über 25 Jahre nicht im Griff gekriegt. Wie lange warst du denn mit diesem Mann zusammen? Das ist mein Ex-Ehemann. Ja? Wie lange warst du mit ihm zusammen? 5 Jahre. Und hast du den Eindruck gehabt, dass er, du hattest ja... Nein, mehr... damals hatte ich das nicht. Ach, da hattest du hattest in das noch? In jungen Jahren hatte ich das nicht. Ach, das liegt so lange zurück. Ich habe das erst mit 35 bekommen. Hatte inzwischen Lebensgefährten. Wir sind geschieden gewesen, 79. Und habe dann einen Lebenspartner kennengelernt, 1980, mit dem da fingen die Anfänge an. Hm. Ich war 25 Jahre im Service tätig, hat man nie so gesehen, aber meine Haare sind mir fast ausgegangen. Nochmal, das waren mir zu viel Zahlen, das habe ich jetzt nicht kapiert. Dieser Mann, der sich für dich geschämt hat, weil du Schuppenfläche hast, mit wem, wie lange warst du mit dem zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre. Und, mit dem anderen 10 Jahre. 10 Jahre. Nein, nein, wir reden jetzt nur über den, der sich für dich geschämt hat. Mit dem war ich 10 Jahre zusammen. 10 Jahre, also 10 Jahre. Und warst du in den ganzen 10 Jahren erkrankt? Ja. Ja. Also der hat dich quasi so kennengelernt. Ja. Ja. Und hat er sich schon von Anfang an für dich geschämt? Nein, er hat mir gesagt, ich habe 2 Töchter. Mhm. Er hat zu mir gesagt, wenn die Töchter 18 Jahre alt sind, wird er sich von mir trennen. Verstehe ich nicht. Also er hat sich von Anfang an nicht geschämt? Nein, von Anfang an nicht, aber irgendwann sehr, und zwar wegen der Sexualität. Ja. Nach wie vielen Jahren fing das denn so an, wo du merktest, ne? Der mag mich nicht mehr, der schämt sich, ekelt sich vielleicht von mir? Das habe ich schon sehr früh gemerkt, wie wir ein Haus gebaut haben. Mhm. Also quasi, sage ich mal so, wir haben uns am Anfang sehr gut verstanden, haben nach 5 Jahren ein Reihenhaus gebaut und irgendwann hat er mich mit Schulden sitzen lassen. Ich habe noch einen Kredit aufgenommen. Okay, lass mal die Krediten mal raus. Bleib mal bei dem Schämen. Mhm. Als du gemerkt hast, er schämt sich für mich, wie hat sich das gezeigt? Das hat sich so gezeigt, dass er keinen Kontakt mehr mit mir wollte. Ach so. Ja. Ganz abrupt. Ja, was heißt kein Kontakt mehr? Ihr wart doch noch zusammen da. Ja, aber keinen sexuellen Kontakt. Ach so, keinen sexuellen Kontakt. Ja, er hat sich Freundin gesucht. Nachdem wir 6 Jahre, also nachdem ich ihn aufgebaut hat, er kam von der Bundeswehr und hatte dann einen super Job. Also dann habt ihr viele Jahre so nebenher gelebt. Ja, kann man so sagen. Hat er dir gesagt, ich ekel mich vor dir? Eklig hat er nicht gesagt, aber er kann mit mir nicht zusammen sein. 80%, sagst du, war der Körper befallen von Schuppenflechte. Wie sah dein Körper aus zu der Zeit? Total kaputt gekratzt, offene Wunden. Auch im Gesicht? Im Gesicht Gott sei Dank nicht. Aber sonst am ganzen Körper? Ja. Ja. Also fast 70-80% der Haut. Ja. Als du das gemerkt hast, dass der sich für dich schämt oder vielleicht sogar sich vor dir ekelt, wie hast du das empfunden? Schlimm. Das glaube ich, ja. Entsetzend, sag ich mal so. Ja. Hast du mit ihm versucht, darüber zu reden? Ja. Und wie hat er sich geäußert? Er hat sich immer nie geäußert. Er hat mich zu seinem Vater geschickt. Sein Vater hat Besprechungen gemacht. Der hat das so einigermaßen im Griff bekommen. Also er hat dich zum Schwiegervater quasi geschickt? Ja. Also seinem Vater, um darüber zu reden? Ja. Und was hat der Schwiegervater gesagt? Ja, der hat das besprochen. Ich muss dazu sagen, ich war früher sehr schüchtern. Ja. Also ich, Sexualität war für mich immer ein rotes Tuch, sage ich mal so. Aber da stelle ich mir mal vor, du sitzt vor dem Schwiegervater und was sagt der denn dann zu dir? Mädchen, mein Sohn will dich nicht, weil du voller Schuppenflechte bist? Oder was hat er? Nein, das hat er nie gesagt. Ich war für seine Eltern immer, die mochten mich sehr gerne. Ja, aber was hat er denn gesagt dann, der Vater? Ja, der hat das besprochen. Er hat mir Johanniskrautöl empfunden, damit das geschmeidig bleibt, die Haut. Ach so. Und dann hat er zu mir gesagt, zwischen der Brust, das darf nicht dahin kommen. Das könnte tödlich sein. Habe ich mir aber damals in jungen Jahren nichts bei gedacht. Was darf da nicht hinkommen? Ja, das darf nicht so da sich ausbreiten. Also, der hat mit dir über die Krankheit gesprochen, der hat nicht über die eure Beziehung gesprochen. Nein. Das hat er auch immer vermieden. So. Er hat das seinen Eltern ja auch nie gesagt. Ja. Du hast dich dann nach einigen weiteren Jahren erst von diesem Mann getrennt. Ja. Warum hast du denn noch so lange ausgehalten? Ja, weil ich eine bitterböse Scheidung hinter mir hatte. Weil du was? Eine bitterböse Scheidung. Ach so, da hast du Angst davor, nochmal? Nochmal so reinzufallen, nochmal jemanden, wie soll ich sagen, dass man jemanden wehtut. Mein Mann ist damals gegangen, ohne irgendwas mitzunehmen. Ist denn dann diese Entscheidung von dir ausgegangen? Ja. Wirklich? Ja. Dann hast du irgendwann hast du gesagt, ich möchte nicht. Nach zwei, also wir waren 10 Jahre zusammen. Er sagt ja immer 15, aber ich habe gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist 2 Jahre. Und hat er das denn gleich so hingenommen, als du gesagt hast? Nein, er ist immer wieder gekommen. Er hatte dann zu der Zeit eine Freundin, die stand dann morgens um 8 bei mir vor der Tür und hat zu mir gemeint, was ich noch in dem Haus wollte, das wäre ja seins. Und ich sollte doch zusehen, dass ich, ich habe da gar nicht die Tür aufgemacht. Ich habe gesagt, nee, geht gar nicht. Aber weißt du, was mich wundert? Wenn der dich so schlecht behandelt hat und dich auch so auf Abstand gehalten hat, wieso wollte der dann noch bei dir bleiben? Ja, des Geldes wegen. Ach, des Geldes wegen. Das heißt, du hattest mehr Geld als er? Ja, ich habe sehr gut verdient. Ich hatte damals 3 Jobs. Ach so, daher weht der Wind. Ja. So, und heute sagst du, geht es dir viel besser? Heute geht es mir wunderbar, seit 5 Monaten. Ach, erst seit 5 Monaten? Ja, aber mein Ex-Mann ist mit mir wieder 19 Jahre zusammen. Also der Mann davor? Oder, oder wie? Ja. Also wie? Von dem ich geschieden wurde. Aber nicht über den wir gerade geredet haben? Nein, also von ganz früher jemand. Ja. Okay, wie hast du es denn geschafft, wieder diese Krankheit in den Griff zu bekommen? Ja, das habe ich seit 5 Monaten, da ich an einer Studie teilnehme, und zwar in der Endokrinik-Klinik mit Tabletten. Und das hat geholfen? Das hat geholfen. Das heißt, wenn du deine Haut ist fast gesund, wenn du dich anguckst? Ja. Das ist ja sensationell. Das ist teilweise noch gute Stellen, aber ich habe da so eine... Ich habe nur noch eine Salbe, die ich einkrieme. Ich sage ja, ich möchte Leuten helfen, die sowas haben, sollen an sowas teilnehmen. Das heißt, du musst dich doch wie neu geboren fühlen. Ja. Und ganz glücklich. Tue ich auch. Das ist ja toll. Tue ich auch. Das freut mich aber wirklich für dich, Ute. Wenn du mal so eine Krankheit so lange hinter sich hat, ja, dann gibt man ja vielleicht zwischendurch auch mal auf und denkt, das wird nie wieder was richtig. Das habe ich auch. Ja. Ich habe während der Zeit auch mit einem Alkoholproblem gehabt. Mhm. Ein ganz starkes. Das hast du aber im Griff jetzt. Das habe ich wunderbar im Griff. Ja. Und ich sage ja, ich habe zwei wunderbare Töchter, ja, 38 und 41. Ich habe 6 wunderbare Enkelkinder. Die kamen heute gerade von einem, meine jüngste, also Enkeltochter geht aufs Gymnasium. Ja. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, hat mich eingeladen, also zu kommen. Die hatten da so ein Musikfestival und also, es läuft alles rundherum gut im Moment. Ja. Nach all den schlimmen Sachen, die damals passiert sind, ja, sowohl mit der Krankheit als auch mit diesem Partner, von dem du gerade viel erzählt hast, ja, sei es dir wirklich gegönnt und ich freue mich sehr für dich. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Ute. Ja, und ich möchte gerne Leuten helfen, die mit sowas zu tun haben. Ich habe es 25 Jahre. Es ist nie weg. Mhm. Und es ist sogar auf meine, ich habe Cortison genommen. Mhm. Da sah ich immer aus, als wenn ich wie besoffen aussah. Aber es war eben diese Studie jetzt der Uni Lübeck, hast du gesagt, ne? Ja, ja, die Studie der Uni Lübeck. Und ich möchte Leuten helfen, geht dahin. Ja, kann man jetzt so weitergeben, dass die Betroffenen sich dann an die Universitätsklinik Lübeck wenden, wenn du so gute Erfahrungen damit gemacht hast? Ja, wunderbar. Also man kann das nur empfehlen. Also nochmal von meiner Seite aus große Gratulation. Ich freue mich sehr für dich. Ja, also ich bin überglücklich, dass ich das im Griff habe. Dass prima. Ich mich, man sitzt ja, man muss sich das so vorstellen, man sitzt, man kratzt. Mhm. Ja, ich kann es mir, ist das ganz schrecklich und das kann sich kein, ich habe das letztens mal in deiner Sendung gesehen, da hat sich auch jemand noch klein gehabt, aber das geht, Cortison geht auf die Knochen. Ja. So, Ute, jetzt machen wir Schluss. Ich freue mich, dass es dir super geht. Ja. Und die Botschaft ist gut rübergekommen. Und genieße dein neues Leben in vollen Zügen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und alles Liebe. Mach deine Sendung weiter. Ich sehe sie des Öfteren. Das freut mich. Ich habe sie in der Kur kennengelernt. Das freut mich. Liebe Ute, alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. 0800 220 50 50. Valentina ist hier. Valentina ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Valentina, für wen schämst du dich für deinen Partner? Ja, leider. Also wir sind seit 7 Jahren zusammen. Ja. Und also ich bin kurz davor, mein Studium zu beenden. Und er hat damals vor 8 Jahren oder so sein Studium abgebrochen. Und seitdem hält er sich nur mit Gelegenheitsjobs, also übers Wasser, was so halt kommt. Jetzt macht er gerade halt eine Weiterbildung über das Arbeitsamt. Und ich bin aber auch der Part in der Beziehung, der auch halt viel arbeiten geht nebenbei. Also schämst du dich für ihn, weil er sein Leben nicht im Griff hat? Kann man das so sagen? Ja, wenn man das so sagen kann. Du bist ja fleißig, hast dein Studium durchgezogen. Was hast du studiert, wenn ich fragen darf? Pädagogik, okay. Ich bin kurz davor. Bist kurz halt zu beenden. Und er bummelt so rum, macht mal dieses, mal jenes, aber nicht so richtig. Genau, also das macht sich auch bemerkbar in unserem Freundeskreis, weil ich schon langsam in einem anderen Freundeskreis verkehre. Mhm. Oder wenn wir mal gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam Freunde treffen oder neue Leute kennenlernen und dann die Frage immer wieder kommt, was hast du erreicht, was machst du beruflich, merke ich auch, dass es ihm nicht gut geht dabei und mir auch nicht. Und in meinem Freundeskreis ist er schon als Loser abgestempelt. Also Loser? Ja, also wenn, unter meinen Ängsten. Mhm. Und das macht mich natürlich auch traurig. Halt. Mhm. Also er geht ja jetzt nicht schlecht mit mir um. Ich gehe mal davon aus, dass du viel mit ihm darüber schon gesprochen hast. Ja, definitiv. Und, definitiv. Und was ist so seine Position? Also seine Position ist sehr ambivalent. Also er will definitiv was machen, was erreichen, aber studieren auf jeden Fall nicht. Ja, dann könnte er ja vielleicht eine Ausbildung machen. Oder genau, also das habe ich ihm ja auch vorgeschlagen und irgendwie klappt das alles nicht. Ich sehe das ja auch, da sind ein paar Bemühungen, aber Was glaubst du? Du kennst ihn ja gut. Ist er zu faul dafür? Zu faul nicht, aber ich habe mal gedacht, dass er sich zu schade ist, weil er aus einem gut situierten Elternhaus kam, wo er noch nie arbeiten musste oder wo er schon mit, also noch nicht mal 18 war und ein Auto bekommen hat halt. Und aber gerade also, in solchen Elternhäusern legt man ja auch großen Wert auf eine gute Ausbildung. Kriegt er da von der Seite nicht Druck? Den Druck bekommt er schon, aber er will ja nicht. Deswegen hat er ja auch sein Studium abgebrochen. Ja. Wie alt ist er eigentlich? Also der ist auch 29. 29. Er hat im Moment nur de facto ein Abitur in der Tasche. Genau. Und sonst nichts. Mhm. Also, ist das so weit, dass du dich auch von ihm, so hört er sich das gerade an, auch von ihm entfernst? Also wir haben ja halt schon eine Trennung gehabt, wo auch der Ursprung darin lag, dass er nicht wirklich uns oder mir was bieten kann, oder sich vor allem, dass er für sich selber keine Visitenkarte erschaffen kann. Mhm. Also womit er sich behaupten kann, das bin ich und das habe ich erreicht. Mhm. Und das wurde halt zu einem Problem für mich. Wahrscheinlich ist es auch so ein Typ, der einfach mal nichts durchziehen kann, der auch nicht eine dreijährige Ausbildung durchziehen könnte. Dann wäre der vielleicht nach ein paar Monaten schon wieder weg. Ja, also nee, jein, würde ich sagen. Also er macht ja auch diese Weiterbildung halt vom Amt, die er auch machen will. Ja, ist die Frage, wie lange er die macht und ob da was bei rumkommt und, ne? Ja, das ist nämlich auch die Frage. Also es läuft ungefähr 5 Monate und danach hat er natürlich irgendwie seine Module, womit er auch auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist. Mhm. Mir ist das schon wurscht. Also ich sag auch schon, meinetwegen kannst du Bäcker sein oder Müllmann sein. Ich will jetzt diesen Beruf natürlich nicht verachten. Hauptsache, du machst ihn halt aus Leidenschaft. Du musst absolut Akademiker nicht. Akademiker sein. Ja, und dass er das ist es völlig egal, was er macht. Er muss es nur dann auch durchziehen. Ich glaube, das vermittelt einem dann ja auch Respekt als Partner. Als wenn ja. Wenn er immer wieder das aufgibt und dann wieder was anderes und so weiter. Also ich höre schon, du bist sehr unzufrieden und dir geht's auf die Nerven, auf Deutsch gesagt. Ja, also wenn man das so sagen kann, ich habe ja auch die Gedanken, dass er mich oder uns auf längere Zeit nicht versorgen kann. Mhm. Wenn du mal... Wenn ich mal nicht arbeite, genau. Oder wenn ich mal arbeitslos bin, dass ich immer halt diesen Druck habe, okay, er hat jetzt wieder keinen Job oder er ist wieder in einer Weiterbildung oder weiß nicht, was er machen muss, dass ich da irgendwie auf 2 Hochzeiten auf einmal tanzen muss. Also vielleicht spiegelt sich da ja auch eine Charaktereigenschaft wieder, das vermute ich, die sich vielleicht in anderen Dingen auch zeigt bei ihm. Und da ist die Frage, wie lange man das dann als Partnerin in einem Fall aushält bei so einem Mann. 7 Jahre seid ihr schon zusammen? Vielleicht bröckelt alles schon. Ja, vielleicht auch. Mhm. Also ich sag dir, wenn ich an deiner Stelle wäre, mich würde es auch sehr provozieren. Ich würde auch sagen, Mensch, reiß dich zusammen und tritt dich in den Arsch und mach mal was. Es würde mich provozieren, wenn immer wieder da nicht und da nicht und wenn ich dann noch mitbekäme, dass das so ein verwöhntes Söhnchen aus gutem Hause ist, der früher auch nie mal einen Arsch hochbekommen hat, dann hätte ich irgendwann auch die Faxen dicke, muss ich ja sagen. Und das würde ja, dann auch. Es ist ja nicht so, dass er wirklich halt auf der Couch liegt, aber es reicht mir einfach nicht. Diese Gelegenheitsjobs, die mal kommen oder mal nicht kommen halt, das reicht mir einfach nicht. Also ich habe Angst wirklich um unsere Existenz. Okay, also das hängt bei euch in der Luft, deshalb schämst du dich für ihn, kann ich auch verstehen. Irgendwann wirst du Konsequenzen ziehen müssen, glaube ich. Anscheinend wohl. Das glaube ich, Valentina. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke alles Gute dir, Domi. Alles Liebe. Tschüss. Viel Erfolg noch. Dankeschön, ciao. Dir auch. Tschüss. Ja, viel Glück bei der Prüfung demnächst. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und wir haben die Ramona hier. Ramona ist 50. Guten Morgen, Ramona. Hallo, Domian. Ramona, hallo. Du schämst dich... Vielen Dank. Ja, bitte? Erstmal vielen Dank für die große Empathie, die du immer rüberbringst und ausstrahlst. Und ich wollte mich melden zu dem Thema, ich schäme mich für meinen Partner. Ja, weil es so ist bei dir in deinem Leben. Es war so, erzähl mal. Es war so, also mein Partner und ich, wir waren 21 Jahre verheiratet. Mhm. Wir haben eine Tochter und mein Mann hat mich mehrfach betrogen. Er war Inhaber einer Kneipe, sagen wir mal. Mhm. Und ja, da setzen sich schon manchmal auch die Mädchen auf den Schoß. Und er konnte sich offensichtlich nicht so groß ganz wehren und hat dann eben auch mich mehrfach betrogen. Mehrere aus dem Umkreis haben immer gesagt, ja, der betrügt dich, das habe ich nicht geglaubt. bis wie, dann eben wie wahr kam das, wurde. Ja, wie kam das, dass du das nicht geglaubt hast, wenn das mehrere sogar gesagt haben? Ja, ich habe das immer irgendwie abgewehrt. Weil du das vielleicht auch nicht glauben wolltest, weil es vielleicht keine schöne Wahrheit war. Ich habe das verdrängt. Ich wollte das nicht wissen. Ja. Und dann wurde eben eine von denen auch schwanger und dann war das ja offensichtlich. Mhm. Und dann, wir leben halt zwar in einer größeren Stadt, aber doch ein bisschen in so einem kleinen Speckmantel, sag ich mal. Ja, ja. Wo so ein bisschen, der eine kennt den anderen und da habe ich mich sehr geschämt. Und als Wirtsfamilie ist man natürlich sowieso bekannt, da in dem Viertel, im Umfeld, wo du gewohnt hast. Das kann ich mir vorstellen, dass du dich da sehr geschämt hast. Das also wurde, da habe ich mich sehr geschämt. Da ging es dann rund, der Typ hat, hat ein Kind oder die ist schwanger von dem Wirt. Na, ich habe mich auch rückwirkend eigentlich geschämt. Nicht groß in dem Moment, ja, in dem Moment auch. Aber rückwirkend eigentlich mehr, dass ich das nicht begriffen habe. Mhm, mh. Wann hast du es denn begriffen? Ja, als eigentlich schon alles perfekt war. Perfekt heißt? Ja, die war schwanger und alles, also er hat sich eigentlich mental schon längere Zeit von mir getrennt. So habe ich das rückwirkend eigentlich so mitbekommen. Also erst als es wirklich ganz klar war, die Frau ist schwanger, da hast du angefangen, dich zu schämen. Obwohl früher wahrscheinlich auch schon alle getuschelt haben, der sitzt den Mädels da auf dem Schoß und seine Frau weiß es nicht, ne? Oder will es nicht wissen. Ja. Wie hast du dich dann weiter verhalten, nachdem du das dann erfahren hattest, endgültig? Er hat dann immer, wie gesagt, bis nachts auch gearbeitet und dann war irgendwie mal Mittagessen, das war ein Weihnachten 2001. Und dann hatte er angeblich noch am 23. die Gaststätte ganz lange offen und dann sollte Weihnachtsessen hier sein und dann kam er und dann hatte ich aber irgendwie Telefonanrufe belauscht und SMSen ich habe geschnüffelt halt, ne? Ja. Und dann habe ich das so mitbekommen und dann habe ich kein Weihnachtsessen gekocht und habe ihm seine ganzen Akten aus dem Fenster rausgeschmissen. Ach, da warst du dann mal rigide und konsequent. Genau. Die Akten aus dem Fenster rausgeschmissen, kein Gänsebraten? Kein Gänsebraten, bei Regen, Wind und Wetter aus dem Fenster rausgeschmissen. Und was ist mit dir passiert? Bist du dann auch gegangen? Ja, und dann hatte ich den Schlüsseldienst angerufen. Der hatte bis mittags den Schlüssel schon ausgewechselt. Ich hatte in der Nacht auch schon alle Köfferchen und Sachen hier gepackt und das war dann stand alles vor der Tür. Seine und Sachen dann, oder deine Sachen? Nee, seine Sachen. Seine Sachen. Also du hast ihn aus eurer Wohnung rausgeschmissen. Konntest du das? War das nicht eure gemeinsame? Ja, ist eine Eigentumswohnung. Also er konnte auch das gibt eine kleine Wohnung unterhalb der Gaststätte, da ist er dann eingezogen. Ah, also da hast du einen Schlüsseldienst, damit er gar nicht mehr erst rein konnte und seine Sachen in den Koffer und raus. Genau. Das ging dann innerhalb von einem Tag, oder wie? Das ging immer innerhalb von einer Stunde. Von einer Stunde. Hat er es dann so akzeptiert? Ja. Er hat dann gesagt, er liebt mich nicht mehr und die andere liebt er jetzt und die war so alt oder die ist so alt wie unsere gemeinsame Tochter. Und das war für mich also ganz schlimm. So, das Ganze liegt ja jetzt schon eine ganze Weile zurück. Das liegt jetzt 10 Jahre zurück. 10 Jahre zurück. Wie geht's dir denn heute? Sehr gut. Unserer Tochter ging es damals auch sehr schlecht. Also die war damals gerade im Abitur. Die hat das aber alles ganz gut mit Hilfe von den Eltern, die leben hier auch, hat das alles ganz gut überwunden. Und das wollte ich eben noch mit auf den Weg geben. Es gibt wirklich die Momente, wir sind jetzt wieder befreundet. Ach, du bist also, mit dem Mann wieder befreundet? Ja. Für den du dich damals geschämt hast? Ja. Wie kannst du das denn? Wie geht das denn? Der hat dich ja nun enorm verletzt und hintergangen. Ja, ich habe für mich gesagt, ich kann jetzt hier sitzen und Trübsal blasen, ich kann mich besaufen, ich kann irgendwie schizophren werden, ich habe für mich beschlossen, ich verzeihe dem Menschen, dem Mann aber nicht. Das klingt gut, aber wie kriegt man das hin? Und das, ja, das hat lange gedauert. Hat er denn zumindest um Verzeihung gebeten? Nein. Und trotzdem bist du mit ihm wieder befreundet? Ja. Wie bitte? Der hat nicht um Verzeihung gebeten und du bist mit dem befreundet? Ich fasse es nicht. Warum bist du mit dem wieder? Was heißt befreundet? Bist du mit dem zusammen wieder? Nein, nicht zusammen und befreundet ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber Ihr habt Kontakt. Wir haben Kontakt und wir sind freundschaftlich. Was ich ihm groß anrechne, weil wie gesagt, unsere Tochter war damals sehr enttäuscht und ganz doll schlimm, hat abgemagert und was da alles so dazukommt. Ja, was rechnest du ihm an? Und ist dann auch zum Studium gegangen und was rechnest du ihm hoch an? Was ich ihm hoch anrechne, sie ist zum Studium gegangen und hat einen Freund kennengelernt, der ihr nicht gut getan hat, wirklich gar nicht gut getan hat. Und ich habe zu ihm gesagt, du hast unsere Tochter mehr oder weniger weggejagt oder verstoßen oder dadurch aus dem Haus geschubst. Rede mit ihr. Sie hat immer gesagt, ja, ich schaffe das mit Liebe. Er hat sich dann für die Tochter eingesetzt. Genau. Aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das muss man doch nicht hoch anrechnen. Doch, das rechne ich ihm hoch an, weil er hätte es ja nicht machen müssen. Ja, aber ist er denn mit dieser anderen Frau noch zusammen? Weswegen? Nee. Aber da gibt das Kind, ist auf der Welt von das damals. Ist auf der Welt, ja. Mhm. Hat er denn eine neue Frau? Eine andere neue Frau? Auch nicht. Nein. Und ich gehe davon aus, dass du auch keinen anderen neuen Mann hast? Nee, habe ich auch nicht. Aber ich habe auch keine Ambition, jetzt mit ihm zusammen zu sein. Also da ist nicht noch so eine latente Liebe? Nein, gar nicht. Ja, also ich finde ja auch, es ist gut, wenn man jemandem verzeiht, wenn man eine neue Chance gibt und so, finde ich auch alles gut. Was ich nicht verstehe, ist, dass du das machst, ohne dass er verzeih mir gesagt hat. Ja, ich habe zu ihm gesagt, du hast mich noch niemals um Verzeihung gebeten. Mhm. Aber darauf hat er nicht geantwortet. Aber was soll ich jetzt machen? Soll ich in Trübsal blasen? Habe ich gedacht, nee. Ich habe dem Menschen verziehen, aber dem Mann halt nicht. So ist meine Einstellung. So, wenn jetzt diese ganze Geschichte so, die hast du wahrscheinlich schon so oft bedacht und überlegt so in deinem Leben. Was hast du daraus gelernt für dich? Dass ich zufrieden bin. Ich bin mit meinem Leben jetzt zufrieden, dass meine Tochter auch wieder einen klaren Blick kriegt für Verhältnisse. Das ist für mich wichtig. Ja, und ich meinte, jetzt so bezogen auf deine Person, könnte dir so ein Fehler nochmal unterlaufen, dass du etwas so lange nicht so richtig warst? Das ist mir kurz danach nochmal unterlaufen. Ich habe eine andere Beziehung gehabt, aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte jetzt erstmal jetzt und in naher Zukunft keine Beziehung mehr haben, weil ich glaube, ich habe den falschen Finger, wie man so schön sagt. Kein gutes Händchen für die Männer. Kein gutes Händchen, genau. Und ich lasse das erstmal. Weißt du, Ramona, da würde ich schon ein bisschen ins Grübeln kommen über mich, wenn ich so etwas so lange quasi ignoriert hätte, wo alle schon wussten. Genau. Und warum ist das so? Warum bin ich so? Genau. Ja. Und das habe ich so für mich auch gedacht. Also lasse ich erstmal ruhen. Ich bin dann noch jung. Natürlich, na klar. Wer weiß, was da alles noch passieren kann. Ich sehe deine Sendung ganz oft und manchmal findet man mit 70 noch die Liebe seines Lebens. Ne? Na hallo. Es gab noch ältere Anrufer, die ihre Liebe gefunden haben. Genau. Also im Moment noch den schönen Film. Es bedarf ein ganzes Leben, um eine Sekunde glücklich zu sein. Ja. Also im Moment ist es klar, dass du erstmal noch Single bist. Ja. Und wer weiß, was da noch geschehen kann. Genau. Wenn es dann geschieht, dann sei aber wachen Auges. Ich glaube, ich bin so ein kleines Helfer-Syndrom, habe ich irgendwie. Und vielleicht, da es kann daran liegen. Nicht gut. Ja, genau, genau. Ramona, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute für euch und dein Team. Dankeschön, es riecht sich gerne aus. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind wir nicht hier. findet die Sendung nicht statt. Aber wir sind wieder auf Sendung übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag und übermorgen wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, alles wie gehabt. Und um 1 Uhr geht es dann los hier in Inlines Live und im WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf übermorgen. Bis dahin. Tschüss.